FFH Nachrichten Update. Immer 5 Minuten früher informiert. Mordverdacht nach Explosion in Frankfurt. Scharfe Kritik an VW-Sparkurs. Das Wetter nachts neblig, morgens heiter. Das Wichtigste. Jetzt um 5 vor 8. Ich bin Simone Gutwellet. Guten Abend. Schockierende Infos nach der Explosion im Frankfurter Westend am Freitag. Der 28 Jahre alte Bewohner der Wohnung soll das Feuer gelegt haben, um seinen Bruder zu töten. Dabei kam er allerdings selbst ums Leben. FFH-Reporter Yannick Schick. Laut Polizei hat der 28-Jährige vor der Dachgeschosswohnung Brandbeschleuniger verteilt und angezündet, mit dem Ziel, seinen Mitbewohner, seinen 31 Jahre alten Bruder, umzubringen. Doch es geht etwas schief. Es kommt zu einer Explosion und kurz danach rennt der mutmaßliche Brandstifter selbst brennend unten über die Straße. Er kommt in eine Spezialklinik, ist inzwischen aber verstorben, teilt die Polizei mit. Der Bruder konnte sich über das Treppenhaus aufs Dach retten, er überlebte. Yannick Schick, Frankfurt. Verhärtete Fronten bei Volkswagen. Nach der Betriebsratssitzung im VW-Hauptwerk in Wolfsburg scheint es noch keine großen Annäherungen zu geben. Für die Unternehmensführung gab es zur Begrüßung erstmal ein langes Pfeifkonzert von den tausenden VW-Mitarbeitern. FFH-Reporter Hannes Westermann. Trotz stundenlanger Gespräche äußerte sich der Vorstand nicht dazu, welche Standorte geschlossen werden könnten. VW bleibt bei den neuen angekündigten Sparplänen. Standortschließungen und Kündigungen werden demnach nicht mehr ausgeschlossen. Die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo betonte nochmal, wir reden nicht über Standortschließungen. Stattdessen hagelte es Kritik gegen den Vorstand, der laut Cavallo seinen Job nicht richtig machen würde. Das Unternehmen müsse in der Elektromobilität stark nachbessern. Es würden aktuell zum Beispiel Einstiegsmodelle fehlen, so Cavallo. 7 Jahre ist das Flammeninferno an einem Londoner Wohnturm jetzt her. Die 72 Toten der Katastrophe, allesamt vermeidbar, sagt jetzt ein Untersuchungsbericht. Das Feuer hatte sich entlang der Fassadenverkleidung rasend schnell ausgebreitet. Für ihren Bau wurden laut Bericht Brandschutzbestimmungen lax ausgelegt, Testergebnisse manipuliert und Warnungen ignoriert. Ob und wann es zu Anklagen kommt, ist unklar. Als er kein Bier mehr bekommt, rastet ein Passagier aus. Ein Flieger auf dem Weg von London auf die griechische Insel Kos musste deshalb in München zwischenlanden. Dort holten Polizisten den 36-Jährigen aus der Maschine. Anschließend kam er zum Ausnüchtern in eine Zelle. Stundenlanges Warten und Ticketpreise, die während des Verkaufs in die Höhe schießen. Großbritanniens Premier Starmer hat das Ticketchaos für die anstehende Comeback-Tour von Oasis kritisiert. Er wolle Fans wieder in den Mittelpunkt der Musik stellen und den Ticketweiterverkauf zu Wucherpreisen stoppen. Das FFH-Wetter. Örtlich gibt's noch ein Gewitterchen oder etwas Regen jetzt am Abend und in der Nacht, aber meist bleibt's trocken und die Temperaturen später sind relativ mild mit 15 bis 18 Grad. Morgen zum Start in den Donnerstag sind stellenweise noch ein paar dickere Wolken unterwegs, dann setzt sich aber ziemlich schnell überall die Sonne durch. Wir kriegen wieder schwitzige Temperaturen, 27 bis 32 Grad am Nachmittag. Und der Freitag beginnt sonnig, später ziehen Wolken mit Schauern und Gewittern durch. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 21 und 28 Grad. Der FFH-Verkehrsservice um 2 Minuten vor 8. A44 Kassel-Dortmund. Zwischen Kassel-Bad Wilhelmshöhe und Zierenberg steht ein defektes Fahrzeug. Bitte fahrt hier besonders vorsichtig. Und A66 Wiesbaden-Frankfurt. Zwischen Frankfurt-Ludwig-Landmann-Straße und Frankfurt-Mikwell-Allee steht ein defektes Fahrzeug auf der Abbiegespur. Bitte auch hier vorsichtig fahren.